meine Tränen fließen, weil du nahmst sie mir nun fort. Auch wenn es wirklich schmerzt mich so, sag ich dir hier jetzt diese Wort. Pass gut auf mein Mädchen, mach bitte niemals sie betrübt. Sag ihr einfach, dass du liebst sie, mach ihr klar, du denkst an sie, in allem, was dir teuer und lieb. Ah, pass gut auf mein Mädchen, so lass sie bitte niemals weinen. Mit deiner Liebe umgib sie, mal Regenbogen um sie, die Sonne lass für sie nur scheinen. Es ist schon lange her, da liebt die Skirl mich sehr. Hätt ich ihr treu sein können, wird sie niemals zu dir gehören. So, pass gut auf mein Mädchen, wie du's nur kannst, sei lieb zu ihr. Und solltest du erkennen, nie wirst du sie lieben können, dann schick mein Mädchen zurück zu mir. Nun, pass gut auf mein Mädchen, wie du's nur kannst, sei lieb zu ihr. Und solltest du erkennen, nie wirst du sie lieben können, dann schick mein Mädchen zurück zu mir. Ah, pass gut auf mein Mädchen. Nun pass gut auf mein Mädchen. Pass gut auf mein Mädchen. Ah, pass gut auf mein Mädchen.